Dagobert Benz ist ein Pionier. Der 77-Jährige ist der älteste und erfahrenste Segway-Guide in München. Seit fast 9 Jahren bietet er die mobilen Stadtführungen auf 2 Rädern an. Claudia May hat ihn getroffen. Benz' Gäste sind meistens Anfänger, haben also vorher noch nie auf einem Segway gestanden. Ist es denn nicht schwierig, spontan Segway fahren zu lernen? Nein, nicht. Es ist allerdings am Anfang praktisch für jeden etwas völlig Neues. Also das Gefühl, die ersten 2 Minuten sind immer jungfräulich. Und wie man sieht, gewöhnt man sich relativ schnell dran. Und dann ist das Erlebnis auch umso ergiebiger, weil man dann merkt, diese anfänglichen Bedenken sind alle wie weggeblasen. Vor jeder Tour sehen sich die zukünftigen Segway-Fahrer ein Video mit der Theorie an. So lernen sie, dass sich das elektrische Fahrzeug selbst um die Balance kümmert. Der Fahrer muss einfach nur stehen bleiben. Beugt er sich vor, fährt der Segway nach vorn. Beugt er sich nach hinten, fährt er zurück. Bewegt man die Lenkstange nach links oder rechts, geht es in die Kurve. Wer in Deutschland einen Segway fahren will, braucht mindestens einen Führerschein für Mofas. Trotzdem muss Benz seine Gruppe immer im Blick behalten. Man muss natürlich schon immer dabei sein, weil jemanden zu verlieren ist sehr unangenehm. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch nachvollziehbar, dass viele Leute mit dem Stadtverkehr nicht so sehr vertraut sind. Und die haben natürlich auch anfänglich berechtigte Hemmnisse, sich mit so einem fremden Gerät dann auch in den Verkehr hineinzubegeben. Aber wir fahren ja immer auf Radwegen und dann realisiert man relativ schnell, dass man da doch auf relativ sicherem Terrain sich bewegt. Auch wenn das Terrain sicher ist, in München ist der Gebrauch des Segways stark reglementiert. Offiziell ist der Segway nämlich eine elektronische Mobilitätshilfe. Und diese Fahrzeugklasse mit eigenem Nummernschild darf nur auf Radwegen unterwegs sein. Gibt es keine Radwege, darf auch die Straße genutzt werden. Aber so erreicht man natürlich nicht alle Sehenswürdigkeiten. Und während es in anderen Städten wie zum Beispiel Augsburg spezielle Genehmigungen für das Befahren von Parks und Fußgängerzonen gibt, kann Benz einige Attraktionen der bayerischen Landeshauptstadt nur aus der Distanz zeigen. Wir dürfen nicht im Englischen Garten fahren, wir dürfen in diesen ganzen Stadtanlagen nicht fahren, wir dürfen nicht an der Isar entlang fahren, weil das sind auch Landschaftsschutzgebiete. Da fahren 1000 Fahrräder und nur wegen unserem blöden Nummernschild kann man uns verbieten, obwohl es keinen nachvollziehbaren Grund gibt. Trotz dieser Probleme, Benz freut sich auf jede Segway-Tour, auch wenn er die Routen inzwischen natürlich alle bestens kennt. Aber welche Route ist sein ganz persönlicher Liebling? Also Lieblingsrouten in dem Sinne kann man schlecht formulieren, weil wenn man 2 oder 4 Tage lang eine Route immer wieder gefahren ist, dann freut man sich auf die alternative Route. Aber wir haben insgesamt 5 Routen im Angebot. Deswegen ist der Mix, den wir da jeden Tag erleben, eigentlich so, dass einem jede Tour im Endeffekt gleich sympathisch ist. Aber jetzt hat der 77-Jährige wieder zu tun. 5 Personen haben die Bavaria-Tour mit ihm als Guide gebucht. 2 Frauen und 3 Männer sind dieses Mal dabei. Benz zeigt das Theorievideo und muss dann erst einmal die Helmfrage klären. Sollte man sich schon mal überlegen, ob man einen Helm haben möchte. Es gibt keine Helmpflicht in Deutschland, ist eine zusätzliche Sicherheit, empfehlenswert. So, nächster Schritt. Es gibt auf halber Strecke eine Pause. Für die erste Hälfte aber gibt es Mineralwasser schon mal mit auf die Reise und dazu auch eine Hüfttasche. Die kann man sich um die Hüfte schnallen und da käme dann so das Wasser rein. Aber erst umschnallen und dann das Wasser rein. Da ist dann noch Platz fürs Handy und für den Geldbeutel. Auch immer ein kleines Geld. Dann geht es raus. Die Segways warten schon. Für jeden der 5 Teilnehmer ist es heute eine Premiere. Tourguide Benz erklärt deshalb jedem Einzelnen das Gerät genau und hilft bei den ersten noch unsicheren Fahrversuchen. Er lässt jeden die ruhige Sackgasse rauf und runter fahren. Dann ist die Übung vorbei. Benz schaltet bei jedem Segway die Geschwindigkeitsbegrenzung aus. Die Bavaria-Tour startet.